Genau, zur Veranstaltungsreihe Kunstspektakel und Revolution findet seit 2009 immer wieder regelmäßig statt, hier in der ACC-Galerie. Das ist eine Kooperation von der ACC-Galerie mit dem Bildungskollektiv. Mein Name ist Lukas, ich gehöre quasi zum Bildungskollektiv und wird unterstützt von der Rosa-Luxemburg-Stiftung Thüringen. Jedes Jahr gibt es im Rahmen dieser Reihe ein neues Thema. Es geht immer wieder darum, irgendwie sich anzuschauen, wie hängen Kunstgeschichte und Revolutionsgeschichte zusammen. Und in diesem Jahr ist der Titel Radikale Kunst und radikale Linke in der Weimarer Republik. Und dazu passt Franz Pfemfert ganz unbedingt. Und ich dachte mir, ich mache am Anfang, bevor ich dich auch vorstelle, so ein kurzes Revue quasi, was bisher im Rahmen dieser Reihe in diesem Jahr passiert ist. Und man wird dabei sehen, dass Franz Pfemfert da auch in irgendeiner Form immer wieder auftaucht und da eine ganz wichtige Figur zu sein scheint. Wir hatten die Reihe begonnen mit einem Vortrag über Kommunismus als Massenbewegung in der Weimarer Republik. Und in diesem Vortrag ist es, denke ich, deutlich geworden, dass Kommunismus in der Weimarer Republik kein einheitlicher Block war, in dem von vornherein alles feststand und das war dann die Kommunistische Partei, sondern es eine Partei gewesen ist, die intern viele Kämpfe ausgetragen hat, wo eben auch umkämpft gewesen ist, was heißt eigentlich genau Kommunismus, wie steht man auch zu der Sowjetunion und so weiter. Und im Zuge dieser Kämpfe gab es ein Ereignis, der Parteitag in Heidelberg 1920, wo ein großer Teil der KPD ausgeschlossen worden ist. Das war quasi die linke syndikalistische Abweichung, die dann daraufhin eine linkskommunistische Partei gegründet haben, die KAPD. Und zu denen gehörte eben genau auch Franz Pfemfert, der sich eben dem linken Kommunismus, den Syndikalisten verbunden gefühlt hat und früh ein Kritiker sozusagen der autoritären Tendenzen gewesen ist, die es gab im Kommunismus, der von Moskau herkam. Die zweite Veranstaltung drehte sich um Anarchismus, Bauhaus und Dada. Ich denke, auch da lassen sich einige Bezüge herstellen. Franz Pfemfert hat seine ersten Gedichte in anarchistischen Zeitschriften veröffentlicht. Und wenn man sich die Aktion anschaut, also die Zeitschrift von Franz Pfemfert, da haben von der Dada-Bewegung auf jeden Fall auch wichtige Protagonisten veröffentlicht. Wir haben uns dann die Geschichte vom Malik Verlag angeschaut, ein interessantes Netzwerk in der Weimarer Republik. Wieland Herzfelde als der maßgebliche Mensch, der dahinter stand, der eigentlich eine ähnliche Arbeit gemacht hat wie Franz Pfemfert, nämlich Leute zu veröffentlichen, Leute zu versammeln, sozusagen eine gewisse KPD-Nähe da, aber doch auch Wege jenseits der KPD gegangen. Und da kann man eben auch sehen, der Malik Verlag und Wieland Herzfelde haben George Gross eigentlich bekannt gemacht und groß gemacht, der später auch bekannt geworden ist für seine Karikaturen. Und auch George Gross taucht in der Aktion auf und hat dort Illustrationen beigetragen. Wir haben uns dann mit dem Expressionisten und Linkskommunisten Franz Jung auseinandergesetzt. Da ist die offensichtliche Nähe da über den Expressionismus, denn die Aktion war sozusagen, das werden wir noch hören, mit die wichtigste expressionistische Zeitschrift in Deutschland. Franz Jung hat dort auch publiziert, er wird als Mitarbeiter in der Aktion bezeichnet, was das heißt. Darüber kann man vielleicht auch noch nachdenken oder genaueres erfahren. Auf jeden Fall ist bei Franz Jung und Franz Pfemfert, denke ich, auch eine Gemeinsamkeit da, dass sie zum einen zur kommunistischen Bewegung gehören, aber immer einen anarchistischen Zug auch gehabt haben. Und zuletzt haben wir uns mit der Dichterin Else Lasker Schüler auseinandergesetzt, die auch Expressionistin war, auch Gedichte in der Aktion veröffentlicht hat. Da ist dann der Brückenschlag wiederum interessant, weil Else Lasker Schüler hatte angefangen, in der Aktion ihren Malik-Roman als Fortsetzungsroman zu publizieren. Und sie hat das dann später in der Neuen Jugend fortgesetzt, also in der Zeitschrift von Wieland Herzfelde. Also in diesem Bogen kann man vielleicht auch so ein bisschen sehen, worum es im Rahmen dieser Reihe gehen soll, nämlich so ein bisschen die Umrisse eines Netzwerkes in der Weimarer Republik kenntlich zu machen. Was vor allen Dingen interessant ist, wenn man sich halt diese Dissidentenleute anschaut, die eben sozusagen zu den großen Hauptströmungen der Arbeiterbewegung in einem widersprüchlichen Verhältnis stehen, dazugehören, aber immer wieder auch Kritik formulieren und mit sehr interessanten Lebensgeschichten auch verbunden sind. Marcel Bois ist jemand, der sich auch immer wieder genau mit solchen Geschichten auseinandersetzt. Seine Dissertation hat er geschrieben über Kommunisten gegen Hitler und Stalin, wo man eben auch genau sehen kann, genau diese Linkskommunisten, diese Dissidentenkommunisten sind oft Leute, die sozusagen sowohl von Hitler als auch von Stalin verfolgt worden sind. Marcel Bois lebt in Hamburg, arbeitet dort als Historiker. Wir haben uns sozusagen im Zuge von so Radiotätigkeiten immer mal wieder auch über Geschehnisse in der Weimarer Republik unterhalten, Geschichte der Novemberrevolution, also Geschichte der Arbeiterbewegung ist auf jeden Fall ein Forschungsfeld. Und er arbeitet zu der Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Und wir haben vorhin auch drüber gesprochen, da ist ja sozusagen vielleicht so ein bisschen das Gemeinsame, dass es sowohl bei Schütte-Lihotzky als auch bei Franz Pfemfer, den wir jetzt näher kennenlernen werden, so die Nähe gibt, irgendwie Kommunismus auf der einen Seite, das künstlerische, ästhetische auf der anderen Seite, und vielleicht ist es genau das Interessante, diesen Zusammenhang sich anzuschauen. So viel vielleicht zur Einleitung, freue mich, dass du da bist, und genau, wünsche uns einen spannenden Vortrag. Ja, auch erstmal hallo von mir. Ich möchte alle begrüßen, die den Weg hierher gefunden haben, und selbstverständlich auch alle, die online diese Veranstaltung verfolgen. Ich selbst freue mich auch, dass ich hier bin. Das ist mein erster Vortrag jetzt nach einer längeren Covid-19-bedingten Pause, und deswegen möchte ich mich natürlich auch herzlich für die Einladung bedanken. Ich habe, als ich die erhalten habe vor einigen Monaten, mich sehr gefreut, dass ich Teil dieser Reihe sein kann, weil ich das Programm wirklich unglaublich spannend fand. Du hast das ja jetzt eben auch schon vorgestellt, und genau, habe mich gefreut, dass ich auch einen kleinen Beitrag dazu leisten kann oder darf. Ich will meinen Vortrag mit einer kleinen Anekdote beginnen. Und diese Anekdote spielt im Sommer 1915, also mitten im Ersten Weltkrieg, und zwar an der deutschen Westfront. Und sie handelt von Erwin Piscator. Erwin Piscator sollte in den 20er Jahren ein weltberühmter Theaterregisseur werden, aber daran war jetzt im Sommer 1915 noch nicht zu denken. Der junge Mann hatte nämlich ganz andere Sorgen. Er war als Soldat in der Nähe der belgischen Stadt Ypern stationiert, befand sich im Schützengraben und schrieb damals einem Freund: feindliche Flieger surren in der Luft, von Schrapnell und Maschinengewehr beschossen. Die Granaten gehen in unserer nächsten Nähe nieder. Also er befand sich in der Situation, dass er, der diesen Krieg ablehnte, trotzdem mitten im Geschehen war, mitten an diesem Krieg teilnehmen musste. Und angesichts dessen kann man nur erahnen, wie befreiend es auf ihn gewirkt haben muss, wenn die Angst und die Monotonie des Krieges wenigstens für kurze Zeit durchbrochen wurde. Und für diese kurzen Momente sorgte eine Zeitschrift, die gewissermaßen die einzige ihrer Art war, denn sie positionierte sich gegen das Morden des Krieges und wurde trotzdem bis an die Front geliefert. Ihr Name war Die Aktion, und herausgegeben wurde sie von dem Berliner Publizisten Franz Pfemfert. Und noch im hohen Alter erinnerte Piscator sich daran, welch außergewöhnlichen Einfluss das Blatt auf ihn gehabt habe. Und ich habe mal einen Originalton von ihm aus den 60er Jahren mitgebracht, der das so ein bisschen wiedergibt, seine Erinnerung. Ich setze diese Zeitschrift wieder diese Zeit. Als ich im vordersten Schützengraben diese Zeilen las, als ich den Titel Die Aktion vor mir sah, als ein Gedicht neben dem anderen mein Leid, meine Angst, mein Leben und meinen voraussichtlichen Tod beschrieb und verdichtete, als ich mich selbst unter denen fand, die wirklich Kameraden waren, ohne einen höheren Befehl als den der Menschlichkeit, da wurde mir bewusst, dass kein gottgewolltes Schicksal waltete und dass kein unveränderbares Fatum uns in diesen Dreck führte, sondern dass nur Verbrechen an der Menschheit und dem Menschen dazu geführt hatten. Diese Erkenntnis verdankte ich Pfemfert und seiner Aktion. Und an anderer Stelle erklärte Piscator, dass die Aktion, Zitat, Richtungsgegend für meine damalige Ansicht über den Krieg und mein späteres Denken geworden sei. Und wenn wir die Folie einmal eins weitermachen können, da geht das Zitat weiter, erklärte er: Wie oft hatte ich nachts die Aktion in der Hand und wollte sie hinüberbringen in die Gräben zu den Engländern, Kanadiern. Seht ihr, das gibt es auch. Ein anderes Deutschland. Das andere Deutschland verkörperte Pfemfert. Und ich habe mit dieser kleinen Geschichte begonnen, weil sie meines Erachtens schon einiges über Franz Pfemfert sagt. Zum einen deutet sie natürlich darauf hin, wie wichtig er für die Künstlerinnen und Künstler seiner Zeit war, wie er sie beeinflusste. Sie zeigt, dass Pfemfert ein politischer Mensch war und eben auch ein Netzwerker und ein geschickter Organisator. Also die Tatsache, dass die Zeitschrift bis an die Front geliefert wurde, deutet ja schon darauf hin. Ich werde nachher auch noch was darüber sagen. Expressionist, revolutionär, Netzwerker habe ich deshalb den Vortrag auch genannt. Darüber hinaus, finde ich, verweist diese Anekdote auch auf die Wichtigkeit der Aktion insgesamt für Pfemfers Wirken. Die Aktion war Pfemfert, Pfemfert war die Aktion. Ein Mann, ein Blatt, hat mein Kollege Gerd Albert mal einen Aufsatz über Pfemfert übertitelt. Franz Pfemfert lebte von 1879 bis 1954, also er wurde 74 Jahre alt. Ich habe mich aber entschieden, heute nicht dieses gesamte Leben nachzuerzählen, sondern mich auf zwei Epochen zu konzentrieren. Können wir die Folie einmal weitermachen? Zum einen auf die Zeit von 1911 bis 1918. Das sind die Jahre der Gründung, also von der Gründung der Aktion bis zum Ende des Ersten Weltkrieges, also die Zeit, in der sie ein wichtiges Blatt des Expressionismus war. Und hier lege ich wiederum den Schwerpunkt auf die Kriegsjahre. Und zum anderen werde ich über die Jahre der Weimarer Republik sprechen. Bis 1933. Hier stand eher die Politik im Fokus. Und Pfemfert wurde zu einem wichtigen Akteur und Netzwerker kommunistischer Dissidenz, was auch von der Forschung deutlich weniger rezipiert worden ist als seine frühe expressionistische Phase. Ich habe mich aus verschiedenen Gründen für diese zwei Dekaden entschieden. Zunächst einmal ganz pragmatisch, weil es die Zeit ist in Pfemferts Leben, zu dem ich selber geforscht habe. Also ich habe 3 Aufsätze über Pfemfert geschrieben, die sich mit diesen Jahren beschäftigen, und auch in meiner Doktorarbeit gibt es ein Kapitel über Ramm und, also Alexandra Ramm und Franz Pfemfert. Zum Zweiten natürlich, weil der Schwerpunkt der Veranstaltungsreihe in der Weimarer Republik liegt, und zum Dritten aber auch, weil es die, also in etwa die Jahre sind, in denen die Aktionen erschienen sind und damit eben auch die Jahre, wo sich Pfemfert auf der Höhe seines intellektuellen Einflusses befand. Beginnen möchte ich aber kurz mit ein paar Worten zu Pfemferts Herkunft. Bitte einmal die Folie weiter. Geboren wurde er 1879 im ostpreußischen Lötzen, ist aber relativ schnell und relativ bald mit seinen Eltern nach Berlin gezogen. Er stammte aus einfachen Verhältnissen. Der früh verstorbene Vater war Bäcker. Die Mutter arbeitete in einer Geflügel- und Fischhandlung, und Pfemfert selber machte als junger Mann eine Buchdruckerlehre. Es ist dann so ein bisschen unklar, wie sich das weiterentwickelt hat. Deutlich wurde aber dann relativ bald, dass er trotz seiner einfachen Herkunft sich wie selbstverständlich in den Kreisen der Berliner Bohème bewegte und hielt sich vor allen Dingen oft im damals berühmten Künstlerlokal Café des Westens am Kurfürstendamm auf. Das ist auch der Ort, wo er 1903 die 4 Jahre jüngere Alexandra Ramm kennenlernte. Einmal Folie weiter, bitte. Die gebürtige Russin war um 1901 in die deutsche Hauptstadt gekommen, und dort heirateten die beiden dann auch im Jahr 1911. Und damit genau in dem Jahr, in dem auch die erste Ausgabe der Aktion erschien. Die Aktion war keineswegs die erste Zeitschrift von Franz Pfemfert. Er war zuvor schon Mitarbeiter und Autor verschiedener anarchistischer oder linksliberaler Zeitschriften gewesen. Seit 1910 war er Redakteur der Wochenschrift Der Demokrat, schied aber im Januar 1911 wegen eines Streits mit dem Herausgeber aus der Redaktion aus und gründete schon einen Monat später die Aktion. Und ich habe jetzt noch mal ein Tondokument mitgebracht von Alexandra Ramm, die berichtet, wie es dazu gekommen ist. Es war in den ersten Februartagen des Jahres 1911, nachts um 2 Uhr, als ein Mann mit den Worten weckte: Ich hab's, ich hab's. Ich wusste gleich, um was es sich handelt, um den Namen der neuen Zeitschrift. An diesem Abend war stundenlang an unserem Tisch im Café des Westens der Name für die neue Zeitschrift gesucht worden. Mit uns am Tisch saßen die Freunde Karl Einstein, Jakob van Hoddis, Ludwig Rubiner, der Maler Max Oppenheimer, genannt Mob, und andere. Danke. Und dann bitte auch gleich die nächste Folie. Alexandra Ramm arbeitete von Anfang an der Aktion mit. Sie schrieb kleine Artikel, Rezensionen und erledigte vor allen Dingen auch die Übersetzungen aus dem Russischen. Und innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich die Aktion, wir haben es eben schon gehört, neben Herbert Waldens Der Sturm zum führenden Organ der Künstlerinnen und Künstler, der Schriftstellerinnen und Schriftsteller des Expressionismus. Also Expressionismus, eine Kunst- und Literaturform, die mit der bisherigen bürgerlichen Ästhetik brach, die in der Kunst vor allen Dingen gekennzeichnet war durch eine Reduzierung der Motive auf die wesentlichen Elemente, die die traditionelle Perspektive aufgelöst hat und die eben auch nicht den Anspruch hatte, eine wirklichkeitsgenaue Wiedergabe, sondern eher eine subjektive Perspektive zu vermitteln. In der Literatur waren vor allen Dingen, aber auch in der Kunst, Krieg, Zerfall und Apokalypsen ganz zentrale Themen der Expressionistinnen und Expressionisten. Und die Zeitschrift bot dann eben, wenn wir einmal weitermachen, Autoren wie schon dem genannten Piscator, wie Heinrich Mann, wie Gottfried Benn, wie Georg Heim oder Oskar Kanel, den sehen wir oben, der hält auch eine Aktion in den Händen auf dem Foto, ein Forum. Außerdem veröffentlichte sie Werke von Malern und Grafikern wie Oskar Kokoschka, George Gross, Leonel Feininger oder Ernst Ludwig Kirchner. Auch Zeichnungen von Vincent van Gogh zierten gelegentlich die Titelseiten und zum guten Ruf der Zeitschrift trugen darüber hinaus die Aktionsabende bei, an denen Autoren des Heftes Lesungen abhielten. Im Jahr 1917 eröffnete Alexandra Ramm zudem in Berlin-Wilmersdorf die Aktionsbuch- und Kunsthandlung. Hier fanden in den ersten Jahren regelmäßig Ausstellungen statt und die Buchhandlung wurde schnell zu einem Plauder- und Schmökerzentrum, zu einem Sammelpunkt Intellektueller. Also all das zeigt, dass Franz Pfemfert ein geschickter Netzwerker war in diesen ersten Jahren der Aktion. Beispielsweise ist auch überliefert, dass, was vielleicht auch was über die, den Stellenwert der Aktion zu dieser Zeit schon sagt, dass viele der Künstlerinnen, Künstler, Schriftstellerinnen, Schriftsteller dort veröffentlichen wollten, obwohl bekannt war, dass Pfemfert keine Honorare zahlen würde, aber es war sozusagen eine Ehre, in dieser Zeitschrift sozusagen aufzutauchen. Und aus all diesen Gründen ist Pfemfert eben bis heute vor allen Dingen als Schlüsselfigur des Expressionismus bekannt. Aber sowohl er als auch seine Frau verstanden die Aktion als reines Künstlerblatt. Vielmehr haben sie von Anfang an auch politische Fragen in der Aktion erörtert. Früh, also 1911, haben sie zum Beispiel schon vor einem möglichen Weltkrieg gewarnt. Und als Rosa Luxemburg 1914 aufgrund ihrer antimilitaristischen Reden verurteilt wurde, also im Februar 1914, da haben sie der Revolutionärin ein ganzes Sonderheft gewidmet. Als der Krieg dann tatsächlich kam, im Jahr 1914, stellte er natürlich auch für Pfemfert einen tiefen Einschnitt dar. Die Auflage der Aktion brach natürlich relativ bald ein. Viele der Leser, der männlichen Leser, waren an der Front und die daheimgebliebenen hatten oft natürlich finanzielle Sorgen und konnten sich die Zeitschrift nicht mehr leisten. Außerdem, und das ist auch noch ein wesentlicher Punkt, überwarf sich Pfemfert mit einigen Künstlern und Lyrikern des Expressionismus, weil es unter ihnen tatsächlich viele gab, die den Krieg zunächst einmal begrüßten, weil sie ihn sozusagen als reinigendes Gewitter ansahen. Pfemfert selbst hatte Glück. Aufgrund seiner schlechten körperlichen Verfassung wurde er nicht eingezogen und musste nicht an die Front. Er war Kettenraucher und oft kränkelnd. Und der Schriftsteller Henri Jacobi beschrieb ihn einmal als, Zitat, ein dürres Männchen mit verbissenen Altweibergesicht und einer leicht ins Schrille umschlagenden dünnen Stimme, von dem es hieß, er sei tuberkulös. Niemand hätte damals geglaubt, dass er erst mit 75 Jahren sterben würde. Zitat Ende. Pfemfert blieb also in Berlin und konnte die Aktion weiter herausgeben. Und das tat er mit äußerstem Geschick. Obwohl er aufgrund der Kriegszensur sehr genau aufpassen musste, was er veröffentlichte, ist es ihm gelungen, seiner politischen Linie treu zu bleiben. Bitte einmal eine Folie weiter. In der ersten Ausgabe behauptete er, dass jetzt nur noch Kunst und Literatur publiziert würde in der Aktion, dass Politik sozusagen keine Rolle mehr spielen würde. Aber er hatte gleichzeitig einige sehr gute Ideen, die Zensur zu umgehen und doch eben seine Positionen deutlich zu machen. Ich werde so ein paar Beispiele erzählen. Ich mache es nicht so ausführlich. Wen das interessiert, da habe ich tatsächlich mal einen Aufsatz drüber geschrieben, wo man das nachlesen kann. Beispielsweise, also eins Beispiel dafür ist, dass er die Rubrik Dichtungen vom Schlachtfeld einführte. Und die Gedichte, die er da veröffentlichte, die stammten von Autoren der Aktion, die selber an der Front waren und eben dort an der Front Gedichte schrieben und sie an Franz Pfemfert sandten. Und auch wenn sie nie explizit gegen den Krieg dort schrieben, machten die drastischen Beschreibungen in ihren Gedichten schon immer sehr deutlich, was sie von dem Krieg hielten. Ein anderes Beispiel ist die Rubrik Ich schneide die Zeit aus, die Pfemfert 1915 einführte. Und hier verwandte er die Technik der Montage, indem er kriegsverherrlichende Meldungen aus anderen Zeitungen neu zusammensetzte und dadurch die Absurdität von Nationalismus und Kriegsverherrlichung deutlich machte. Eine wieder andere Methode, dem Kriegspatriotismus zu begegnen, stellte die Herausgabe von Sondernummern dar, die sich jeweils der Kultur eines feindlichen Landes, also eines Landes, mit dem Deutschland sich gerade im Krieg befand, widmeten. Hier wurden dann Texte und Werke von Künstlern aus diesen Ländern veröffentlicht und bitte einmal weiter. Den Anfang markierte ein Heft zu Russland, das im Oktober 1915 erschien, und Pfemfert widmete es dem Schriftsteller Leo Tolstoi, wie wir hier auch sehen, lesen können. Darauf folgten Ausgaben zu Frankreich, zu Belgien und zu Italien in den nächsten Jahren und Monaten und Jahren. Später erschienen dann auch Hefte zu Deutschland und den deutschen Verbündeten, aber das Zentrum machten wirklich diese Sonderhefte zu den sogenannten Feindesländern aus. Auch auf den Titelseiten der Aktion wurde der Krieg immer wieder thematisiert. Mehrfach zierten die Werke des expressionistischen Malers Ludwig Meidner das Cover der Aktion und gaben eben dem Kriegsgräuel einen Ausdruck. Eine weitere unverdächtige Methode, Kritik am Krieg zu äußern, war der Abdruck von Traueranzeigen für Personen, die dem Blatt verbunden waren und die eben im Krieg gestorben waren. Da eins weiter. Hier sehen wir schon mal so eine kleine. Und Pfemfert selbst nutzte diese Anzeigen für subtile politische Botschaften. Und das verdeutlicht das Beispiel von Charles Péguy. Eins weiter bitte. Dem französischen Schriftsteller gedachte er nämlich im Oktober 1914 mit folgenden Worten. Wir betrauern den Tod dieses großen Mannes, der gegen uns die Waffen führen musste, wie den eines unserer eigenen Besten. Was er hinterlässt, dessen Erbe treten auch wir an. Charles Péguy hat für die Menschheit gelebt und starb für die groteske Idee, die sich die übelsten seiner Landsleute von nationaler Ehre machten. Also die Position ist sehr klar, sie ging trotzdem durch die Zensur durch, weil Pfemfert halt hier Kritik an der französischen Regierung übte und nicht an der eigenen. Und dementsprechend wurde er wohl nicht beanstandet. Insgesamt war Pfemferts Methode relativ erfolgreich. Zwar war die Aktion auch immer wieder im Krieg von staatlichen Repressionen betroffen. Beispielsweise wurde sie zeitweilig aus den Kiosken genommen oder ihr Herausgeber musste sich wegen einzelner Beiträge vor Gericht verantworten. Doch anders als viele, viele andere linke oder pazifistische Blätter konnte sie tatsächlich während der gesamten Kriegszeit kontinuierlich weiter erscheinen. Und Karl Zuckmeier, der Autor des Hauptmann von Köpenick, hat später einmal mit Erstaunen diesen Umstand beschrieben. Zitat: Die Führer der meuternden Matrosen in Kiel wurden an die Wand gestellt, Streikführer verhaftet. Aber Franz Pfemferts Aktion, das reine Dynamit gegen die staatliche Ordnung und Haltung dieser Zeit, wurde vom Berliner Polizeipräsidenten höchstens einmal für eine oder zwei Wochen verboten. Oder aber sie erschien mit einigen von der Zensur durch Druckerschwärze unlesbar gemachte Zeilen. Und ansonsten erschien diese Zeitung, wie gesagt, den ganzen Krieg über. Und nicht nur das, Pfemfert versuchte sich allen Widrigkeiten zum Trotz sogar daran, die Zeitschrift an die Front zu bringen. Er hat schon im September 1914, also kurz nach Kriegsbeginn, in der Ausgabe versprochen, Zitat, im Felde stehende Freunde erhalten auf Wunsch unsere Zeitschrift unentgeltlich als Feldpostbrief zugesandt. Und es gibt verschiedene Zeitzeugenberichte dafür, dass er dieses Versprechen tatsächlich wahrgemacht hat. Also Zuckmeier beispielsweise berichtete, dass er als Soldat die Zeitschrift abonniert gehabt hätte und sie wirklich brav wöchentlich zugestellt erhielt. Zitat. Oder eben auch Erwin Piscator, wie wir eingangs gehört haben. Also das ist, denke ich, auch eine ganz wichtige Rolle, die die Aktion dann während des Krieges gespielt hat, dass sie für Kriegsgegner, vor allen Dingen für die, die an der Front kämpfen mussten, eine wichtige moralische Stütze dargestellt hat. Und eben, wie Piscator in diesem Eingangszitat gesagt hat, eben für sie sozusagen das andere Deutschland repräsentiert hat. Ich würde erstmal zu Ende machen und dann Fragen beantworten. Ist das okay? Ja, ja. Gut. Genau, der Krieg endete dann im November 1918 mit einer Revolution. Eine Massenbewegung stürzte Kaiser Wilhelm II. Und alle anderen deutschen Fürsten und Könige und machte den Weg für einen demokratischen Neuanfang frei. Die Weimarer Republik begann und damit eben eine noch stärkere Politisierung der Aktion und ihres Herausgebers. Als sich diese Aufbruchsstimmung der Revolution um die Jahreswende 1918-19 in der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschlands widerspiegelte, war selbstverständlich Franz Pfemfert auch mit dabei. Und die Aktion hat sich anfangs sehr ausführlich der kommunistischen Bewegung gewidmet. Sie hat das Programm des Spartakusbundes, also was sozusagen auch das erste Programm der KPD war, dokumentiert. Sie hat über die Gründung der Kommunistischen Internationale berichtet und so weiter und so fort. Aber Pfemfert selber blieb, das hat Lukas vorhin schon gesagt, nicht lange in der KPD, sondern nach dem Heidelberger Parteitag 1920, also wo es eine große Auseinandersetzung darüber gab, über die Frage, wie arbeitet man, arbeitet man in Gewerkschaften mit, gründet man eigene Gewerkschaften, wie hält man es mit dem Parlamentarismus und so, hat sich im Prinzip die Hälfte der Partei abgetrennt von der KPD und eine neue Partei, die Kommunistische Arbeiterpartei Deutschlands, die KAPD, gegründet. Und diesen Weg ging Pfemfert dann auch mit. Das war aber nicht der letzte Bruch, den Pfemfert mit einer anderen, mit einer Partei vollzogen hat, sondern es zog sich nun durch die ganze Weimarer Republik. Franz Pfemfert steht links von sich selbst, witzelte man damals. Und tatsächlich sollte der Organisationswechsel fortan zu einer Art Konstante in Pfemferts politischem Handeln werden. Schon im Jahr 1921 hat er die KPD wieder verlassen, weil er ihre Nähe zur Kommunistischen Internationale ablehnte. Kurz darauf gründete er mit Otto Rühle und Oskar Kanel die Rätekommunistische Allgemeine Arbeiterunion Einheitsorganisation, AAUE, zu deren sozusagen halboffiziellen Organ die Aktion wurde. Aber auch hier kam es bald zu Fraktionskämpfen, die zur Aufspaltung in verschiedene Gruppen führten, die alle auch den Namen AAUE trugen. Im Jahr 1926 schloss sich Pfemfert schließlich dann noch dem von Ivan Katz gegründeten Spartakusbund linkskommunistischer Organisationen an, der oft auch als Spartakusbund Nummer 2 bezeichnet wird. Und hinter diesem permanenten Organisationswechsel steckte offenbar auch eine Neigung Pfemferts, oft anzuecken, die Konfrontation zu suchen oder positiv ausgedrückt, seiner Haltung treu zu bleiben und den Haltungen der anderen Leute ein bisschen weniger Respekt zu äußern. Juliana Rank, die eine Biografie über Alexandra Ramm geschrieben hat, spricht von einem ethischen Rigorismus. Und diese Haltung beschreiben auch verschiedene Zeitgenossen. So meinte beispielsweise der Literat Richard Hülsenbeck, der Herausgeber der Aktion, also Pfemfert, habe etwas von der Rechthaberei Robespierres gehabt. Und Thea Sternheim, die mit Pfemferts Freund Karl Sternheim verheiratet war, notierte einmal in ihr Tagebuch, bei Pfemfert ist wie bei allen auf eine Theorie festgelegten Leuten die geistige Entwicklung stehen geblieben. Der Publizist Günther Dallmann erinnerte sich später, nochmal Zitat, Pfemfert war ein fanatisch Besessener, Zeit seines aktiven Lebens ein Monomane der literarischen und politischen Fehde, niemals zu Kompromissen geneigt, in einer starren Freund-Feind-Haltung verharrend. Und gelegentlich ging dieser politische Rigorismus auch ins Persönliche über. Beispielsweise zerstritt sich Pfemfert 1925 mit Otto Rühle, mit dem er vorher eng politisch zusammengearbeitet hatte, weil dieser die Psychoanalyse anders einschätzte als Pfemfert. Während Pfemfert sie als bürgerliche Wissenschaft ablehnte, war Rühle der Ansicht, dass es sich um eine progressive Theorie handelte. Und das Ergebnis dieser Auseinandersetzung war eine lebenslange Feindschaft zwischen den beiden ehemaligen Genossen, die auch dann lang nicht mehr miteinander gesprochen haben. Ich habe es vorhin nochmal gelesen, erst als Rühle gestorben ist, hat Pfemfert an seinem Grab die Grabrede gehalten. Und selbst Leo Trotzki, der bekanntermaßen ja keiner ideologischen Konfrontation aus dem Weg gegangen ist, bat Pfemfert einmal in einem Brief darum, in ihrer Korrespondenz doch bitte politische Fragen auszuklammern. Und angesichts dieses, ja, sagen wir, Dogmatismus im Persönlichen ist es umso erstaunlicher, dass die Aktion in den 20er Jahren zu einer wichtigen Plattform linker, pluraler Dissidenz werden konnte. Ab 1929 hat sie dann sozusagen auch den Bezug, den sie vorher noch zu Literatur und Kunst hatte, auch aus dem Untertitel entfernt. Daher hieß sie dann auch wirklich nur noch Zeitschrift für revolutionären Kommunismus. Und diese Entwicklung als Organ der Dissidenz hat natürlich viel mit der Entwicklung des Kommunismus in der Weimarer Republik zu tun. Lukas hat das in seinem Eingangsstatement erzählt, dass ihr schon eine Veranstaltung hattet, wo es um diese Entwicklung ging, wo ein Faktor die Stalinisierung der KPD war, also diese Entwicklung, die dazu führte, dass eine relativ plurale Partei, eine diskussionsfreudige Partei, eine eher demokratische Partei sich im Laufe der 20er Jahre in eine dogmatische Partei wandelte, in eine Partei, aus der Dissidentinnen und Dissidenten ausgeschlossen wurden und dann in eine Partei, die immer stärker von Moskau, also von der Sowjetunion, abhängig war. Und es gab durchaus einige hundert, einige tausend Kommunistinnen und Kommunisten, die sich gegen diese Entwicklung zur Wehr setzten. Und Franz Pfemfert gab ihnen mit der Aktion eine Plattform. Er ließ jetzt verschiedene Oppositionelle, also Oppositionelle verschiedener Couleur in seiner Zeitschrift zu Wort kommen. Er dokumentierte beispielsweise die Texte von Dissidentengruppen wie der Weddinger Opposition oder der sogenannten Katz-Gruppe. Er veröffentlichte die Erklärung zur russischen Frage im vollen Wortlaut. Das war eine Erklärung von 1926, die ungefähr 700 Parteifunktionäre unterschrieben hatten, wo sie gefordert haben, dass die KPD doch bitte über die Entwicklung in der Sowjetunion wieder diskutiert, was zu dieser Zeit einfach öffentlich in der Partei nicht mehr stattgefunden hat. Und darüber hinaus hat Pfemfert auch schon früh Beiträge von Leo Trotzki veröffentlicht, und zwar zu einem Zeitpunkt, als Trotzki innerhalb der KPD eben auch zur Unperson geworden war und auch dort nicht mehr publiziert wurde. Also es ist auch so Mitte der 20er Jahre, sozusagen in der Zeit, wo er in der Sowjetunion immer weiter ins Abseits gedrängt wurde, passierte das dann auch in der KPD. Trotzdem waren Ramm, Alexandra Ramm und Franz Pfemfert politisch weit davon entfernt, Trotzkisten zu sein, was ihnen manchmal in der Literatur zugeschrieben wird. Aber sie standen eben in einem sehr regelmäßigen Briefkontakt mit Trotzki, der auch bis heute erhalten ist. Das ist einer der größeren Quellenbestände, die es zu Pfemfert gibt, während sein Archiv ansonsten wahrscheinlich zerstört wurde. Sie freundeten sich mit Trotzki an, kümmerten sich um seine in Berlin lebenden Kinder, also erwachsene Kinder, eine Tochter und einen Sohn. Die Tochter hat auch 1933 Selbstmord begangen, und zu den 5 Trauergästen am Grab gehörten auch Alexandra Ramm und Franz Pfemfert. Das hat damit zu tun, dass Alexandra Ramm als Übersetzerin für Trotzki in den späten 20er Jahren, ab den späten 20er Jahren gearbeitet hat. Und die großen Bücher, großen Werke, die er in dieser Zeit verfasst hat, eben ins Deutsche übertragen hat. Also beispielsweise Trotzkis Autobiografie Mein Leben. Bitte eine Folie weiter. Und diese Freundschaft führte eben dann auch dazu, dass die Pfemferts Trotzki eben auch, der ja zu dieser Zeit in der Türkei auf einer kleinen Insel im Exil saß, mit deutschen und russischen Tageszeitungen versorgten, dass sie ihm politische Zeitschriften, Broschüren, wichtige Bücher aus Deutschland zukommen lassen konnten oder zuließen. Trotzki sprach sehr gut Deutsch. Außerdem dienten sie als wichtige Verbindungsstelle für die in der Sowjetunion verbliebenen Genossen von Trotzki, die dort ja auch verfolgt wurden. Zahlreiche Briefe und Postkarten aus sibirischen Lagern fanden eben über Berlin den Weg nach Prinkipo, also dieser Insel in der Türkei, wo Trotzki saß. Das hatte den Hintergrund, wären die sozusagen direkt zu Trotzki geschickt worden, dann wären sie wahrscheinlich gar nicht aus der Sowjetunion rausgekommen. Und Alexandra Ramm verwaltete darüber hinaus auch einen Teil des Autorenhonorars, was Trotzki vom Fischer Verlag erhielt, und von dem Geld bezahlte sie Bücher oder händigte eben auch an Genossinnen und Genossen von Trotzki bestimmte Summen aus. Und die Wohnung wurde eben auch zu einem Ort, wo Leute hinkamen, die mit Trotzki befreundet waren, sich dort austauschen konnten. Letztendlich konnte aber auch die KPD die Stalinisierung, konnte auch die Aktion die Stalinisierung der KPD nicht verhindern, ebenso wenig wie den kometenhaften Aufstieg der Nationalsozialisten. Dazu war ja selbst die deutsche Arbeiterbewegung nicht imstande. Es gab am Ende der Weimarer Republik viele Diskussionen, ob SPD und KPD gemeinsam die Nazis verhindern könnten. Gerade viele Leute aus dem linken Spektrum, aus dem Oppositionellen, aus dem Dissidentenspektrum drängten auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die Nationalsozialisten. Aber dazu kam es nicht, und als Hitler dann zum Kanzler ernannt wurde, blieb auch der von vielen Linken erhoffte massenhafte Widerstand aus. Danach war es zu spät. SPD, KPD und Gewerkschaften wurden verboten, ihre Mitglieder verfolgt und etliche von ihnen ermordet. Und Franz Pfemfert schrieb kurz darauf, am 20. März 1933, also kurz nach der Machtübertragung an die Nazis, Wahrlich, so kampflos hat wohl noch nie in der Welt die Konterrevolution gesiegt, in einem Brief an Trotzki. Auch für ihn und für seine Zeitschrift sollte die Machtübernahme der Nationalsozialisten einen schweren Einschnitt darstellen. Die letzte Ausgabe war im August 1932 erschienen, also schon in den letzten Jahren der Weimarer Republik erschien sie immer unregelmäßiger, was auch damit zu tun hat, dass Pfemfert öfter krank war, aber natürlich auch mit finanziellen Problemen. Und mit der Machtübernahme war dann auch klar, dass keine weitere Ausgabe der Aktion mehr folgen sollte. Bevor ich zum Ende komme, will ich jetzt noch ein paar Worte zum weiteren Lebensweg der Pfemferts verlieren. Denn nach der Machtübernahme der Nazis sind sie Anfang März 1933 überstürzt aus Berlin geflohen. Sie haben einen Tipp bekommen, dass sie verhaftet werden sollten und gingen ins Exil in die Tschechoslowakei, in die Stadt Karlsbad. Franz Pfemfert eröffnete dort ein Fotostudio, um den Lebensunterhalt für die beiden zu bestreiten, was jetzt nicht überraschend kam, weil er keineswegs unerfahren war. Er hatte bereits 1927 in Berlin eine Werkstatt für Porträtfotografie betrieben und damit eben auch schon sozusagen sein Geld verdient. Und in dieser Zeit entstanden einige Porträts von bekannten Künstlern, Publizisten, Politikern, die auch später immer wieder abgedruckt wurden, beispielsweise Gottfried Benn oder Karl Kraus. Und in Karlsberg nahm er dann auch weiter solche Porträts auf. Ich habe mal eins mitgebracht, was sozusagen für mich persönlich ein erstaunliches Bild ist. Es ist nämlich ein Porträt der Architektin, der österreichischen Architektin Margarete Schütte-Lihotzky. Lukas hat es eingangs gesagt, dass ich zu ihrer Biografie auch arbeite. Obwohl ich jetzt schon relativ viel zu ihrer Biografie geforscht habe, wundere ich mich bis heute, wie es zu diesem Porträt kommen konnte. Nicht, weil die sich irgendwie politisch spinnefeind gewesen wären oder so. Schütte-Lihotzky war auch eine Linke, sie trat später der Kommunistischen Partei bei, sondern eher, wie das in Karlsbad dazu kommen konnte, weil sie lebte zu dieser Zeit in der Sowjetunion. Pfemfert war in Karlsbad ja auch eher isoliert, werde ich gleich noch was zu sagen. Und das ist für mich eins der großen Rätsel, aber ich hoffe, dass ich es vielleicht irgendwann noch lösen kann, wie die beiden zueinander gekommen sind. Genau, ansonsten waren die Pfemferts, ich habe eben angedeutet, im tschechischen Exil politisch und gesellschaftlich isoliert. Einerseits, weil die meist deutschnational gesinnten Sudetendeutschen, die dort lebten, das linksradikale Ehepaar, denen das suspekt war, und umgekehrt die im Exil lebenden deutschen linientreuen Kommunisten mit den Dissidenten nun auch nicht besonders viel anfangen konnten. Und die Anfeindungen nahmen dann Mitte der 30er Jahre zu, vor allen Dingen nachdem Pfemfert einen der ersten Moskauer Schauprozesse öffentlich kritisiert hatte. Aus diesem Grund gingen die beiden dann 1936 nach Paris, ein Ort, wo sie wieder mehr soziale Kontakte hatten, nicht zuletzt, weil einige Verwandte von Alexandra Ramm dort lebten, sondern eben auch, weil Bekannte aus der Berliner Zeit sich dort auffielen. Paris war ja nun einer der Hotspots des deutschsprachigen Exils. Thea Sternheim trafen sie dort wieder, Franz Jung, zu dem es ja hier auch eine Veranstaltung gab, oder auch Trotzkis Sohn Leo Seedorf. Pfemfert eröffnete auch hier wieder ein Fotoatelier, aber das Glück hielt sozusagen nur kurze Zeit. Mit Kriegsbeginn wurde natürlich die Situation für die in Frankreich lebenden Deutschen schwieriger. Die Pfemferts wurden auch kurze Zeit interniert und haben dann das Land verlassen und sind schließlich 1941 nach Mexiko gegangen. In Mexiko wiederholte sich gewissermaßen das Schicksal aus Karlsbad. Sie waren dort ziemlich isoliert. Beide waren schon um die 60 Jahre alt, befanden sich in einem unbekannten Land, sprachen beide kein Spanisch, hatten kein Geld und so gut wie keine Bekannten dort. Allein Natalia Sedova, die Witwe Trotzkis, er selber ist ja 1940 in Mexiko ermordet worden, unterstützte die beiden und stand ihnen mit ihnen im laufenden Kontakt. Als der Krieg zu Ende war, wollte Pfemfert trotzdem nicht nach Deutschland zurückkehren, trotz dieser Isolation. Er war zeitlebens ein scharfer Kritiker von Nationalismus und hat das eben auch damit begründet und vor allen Dingen damit, dass er sagte, als ich 1933 das Land verlassen wurde, als meine Schriften diffamiert wurden, haben 99% der Deutschen sozusagen Beifall geklatscht. Und zu diesen Leuten wollte er nicht zurück und hat deswegen dann lieber die Isolation in Mexiko weitergewählt, als nach Deutschland zurückzugehen. Es gab Versuche, in die USA zu kommen, aber die ließen die Pfemferts nicht einreisen. Franz Pfemfert bekam 1952 an Leberkrebs und starb schließlich an dieser Krankheit am 26. Mai 1954 in Mexiko. Erst nach seinem Tod ging Alexandra Ramm dann wieder nach Europa zurück und ließ sich in West-Berlin nieder, wo sie dann 1963 verstarb. Dieses schillernde Leben, um zum Schluss zu kommen, nahm also kein gutes Ende. Der linke Kommunist Franz Pfemfert musste den Niedergang jener Bewegung erleben, für die er sich engagiert hatte, also der kommunistischen Bewegung, der retterkommunistischen Bewegung. Er musste erleben, also einerseits sozusagen mit dem Aufstieg des Stalinismus und dann eben auch mit dem Sieg der Nazis, wie viele seiner Freunde, Genossinnen und Genossen von den Nazis ermordet wurden, wie die Welt in einen zweiten Krieg gestürzt wurde. Dazu kam, dass der Netzwerker Franz Pfemfert, dessen Wohnung 20 Jahre lang Anlaufpunkt für alle intellektuellen Größen Berlins war, in seinen letzten Lebensjahren wirklich vereinsamte, als einzigen Ansprechpartner neben seiner Frau noch seine Katze hatte. Das ist auch nochmal eine ganz tragische Geschichte, die spare ich jetzt mal aus, über den Tod dieser Katze. Doch ich denke, geblieben ist eine faszinierende Zeitschrift, ein faszinierendes Leben und vor allen Dingen diese Zeitschrift, an der niemand vorbeikommt, der sich mit Kunst, mit Literatur oder auch Kommunismus im frühen 20. Jahrhundert beschäftigt. Vielen Dank. Okay.